Transparenz für die Ohren. Sehr schön. Die Aufzeichnung läuft. Damit mache ich das heute mal selber. Herzlich willkommen zum inzwischen 37. Dicken Engel der Bufo-Sprechstunde am Montagabend. Dirk ist heute nicht da und demzufolge hat Geoffrey angeboten, die Moderation zu übernehmen. Wir haben im Augenblick noch ein bisschen technische Probleme, um die Leute aufs Podium zu bekommen, aber das kriegen wir noch hin. Üblicherweise fängt es damit an, dass der Bundesvorstand mal so ganz kurz erzählt, was die letzten Tage so war. Und Moment. Ha, ich kann Leute aufs Podium ziehen. Sekunde. Das ist ja peinlich. Ich merke gerade, ich komme auch selber hoch. Klappt's? Jetzt nicht mehr. Hermi konnte ich gerade hochziehen und dann war es wieder zu Ende. Oder? Warte. Da kann jeder hoch. Geoffrey, kannst du ziehen? Jetzt konnte ich gerade auch selber hoch. Man muss nicht ziehen. Jeder kann selber hoch. Das Podium ist gar nicht geschützt. Also die, die nicht dahin sollen, dann bitte raus. Und ansonsten kann jeder hoch aufs Podium. Gut, das war bislang aber nicht so. Ich gehe mal den Pac-Man suchen. Ihr macht mal weiter. Bis später. Danke dir. Berechtigung ist wohl nachhaltig zerschossen, aber egal. Geoffrey, dein Job. Jawohl, genau, dann übernehme ich jetzt mal fliegend, nachdem du die Moderation fast schon selber gemacht hast. Ja, letzten Endes kann ich eigentlich nicht viel mehr machen, als erstmal natürlich auch einen guten Abend zu wünschen und dann an den Bundesvorstand weiterzugeben zu der Frage, was in den letzten Tagen so los war. Weil wir nämlich, zumindest soweit ich das sehe, noch keine Fragen und Wortmeldungen im Pad haben. Das Pad habt ihr alle, falls nein, ich poste es auch gleich nochmal rein. Bis dahin übergebe ich erstmal zur Berichterstattung an Sekor. Okay, was war die letzten Tage? Das eigentlich Interessante für mich oder aus meiner Sicht war das Landestreffen in Brandenburg in Potsdam. Da war ich gestern, um mal Hallo zu sagen, mit den Leuten ein bisschen zu plaudern, für Fragen und Anregungen zur Verfügung zu stellen. Ich hatte wieder mal das Gefühl, dass es gut ist, einfach auch vor Ort zu sein, um Diskussionen zu führen. Ich habe versucht, wieder mal die Gelegenheit zu nutzen, um zu betonen, was ich denke, was uns hilft, um in Zukunft wieder wahrgenommen zu werden. Etwas, was ich hier auch schon ein paar Mal ausgeführt habe. Aber insgesamt hat sich aus meiner Sicht gelohnt, auch wenn ich zugeben muss, die Fahrerei ist schon elend. Aber hey, das gehört da eben entsprechend dazu. Und ansonsten habe ich zwei interessante Interviews für Studenten gegeben, die an ihre Bachelorarbeit, an ihre Masterarbeit schreiben zum Thema Kommunikationswissenschaften. Das häuft sich im Augenblick. Mache ich gerne, wenn es denen dabei hilft, Futter für ihre Arbeiten zu bekommen. Das war's, was so an öffentlichen Terminen war. Ansonsten halt so die üblichen Diskussionen. Jetzt seid ihr dran. Erstmal vielleicht noch meine Vorstandskollegen. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Die letzten Tage seit der Vorstandssitzung waren bei mir eigentlich sehr ruhig. Ich habe mal ein bisschen Privatleben gebraucht. Was vielleicht eine interessante Info ist, wir verfolgen jetzt das Projekt, die Mitgliederverwaltung ein bisschen zu zentralisieren, also bezüglich des organisatorischen Teils. Die Landesverbände Bayern und Bremen haben da jetzt mal so ein Pilotprojekt gestartet. Wir gucken, wie das läuft und dann nehmen wir gerne andere Landesverbände mit. Warst du jetzt fertig oder bist du abgebrochen? Achso, nein, ich bin fertig, danke. Ja, es klang so abrupt und du warst nur so leise, da fragte ich doch sicherheitshalber mal nach. So, noch jemand mit Nachtrag? Alles ruhig? Gut, dann glaube ich, können wir ja gleich weitergehen zum Bereich Wortmeldungen, wenn ich das richtig verstehe, euer Schweigen. Ich hätte jetzt hier eine Wortmeldung im Pad. Und zwar vom guten Bestenfalls. Möchtest du was sagen? Ja, erstmal guten Abend zusammen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon hierhin passt, aber ich habe letztendlich zwei Fragen. Und zwar geht es da um Pressemitteilungen, die vorgearbeitet worden sind und nicht rausgegangen sind. Und da wollte ich einfach mal hören, wo es hakt. Und zwar geht es einmal um die Cannabis XXL-Messe. Da weiß der Vorstand ja auch drüber Bescheid. Auch, dass der entsprechend da der Stand gebucht worden ist, freundlicherweise. Ja, auch mit der Orga schon beschäftigt sind. Spenden sind eben reicht eingekommen. Dazu sollte es aber eine Pressemitteilung geben. Und am 15. Februar ist dann ein entsprechendes Pad vorbereitet worden mit Fragen von Monopol, die ich dann auch am 15. Februar beantwortet habe. Die Meinung ist leider nie rausgegangen. Das Gleiche gilt für eine zweite Pressemitteilung, die vorbereitet worden ist. Das waren so zwei Tage Arbeit, die wir da zu zweit geleistet haben. Da geht es um das Cannabis-Kontrollgesetz, was die Grünen entworfen haben. Dazu haben wir unsere Kritiken, also wir haben das ziemlich auseinandergerissen, das Ding. Das ist ein ziemlich langes Werk. Ja, und da sollte letzte Woche eine Pressemitteilung so rausgehen und da ist leider auch nichts passiert. Und ich wollte einfach mal hören, woran es hakt. Hast du die zwei Pads zufällig zur Hand? Kannst du mir die Links mal am besten direkt oder so geben? Ja, das Problem ist, Pressemitteilungen können halt nur verschickt werden, wenn sie in einem entsprechenden Format sind oder bei der SG Presse sich Leute finden, die sie entsprechend bearbeiten und formatieren. Und das funktioniert im Augenblick noch nicht wirklich zuverlässig für alle Texte, die eingegeben werden. Aber grundsätzlich wäre das ein Thema, das wir grundsätzlich ist das ein Thema, das wir sehr wohl bearbeiten und auch forcieren wollen, weil es ein Thema ist, für das wir wahrgenommen werden. Ich habe aber allerdings gerade die Info bekommen, dass zu dem Thema keine Pressemitteilungen geplant gewesen sind, sondern Blogposts und die sind noch in Arbeit. Das hatte Dirk vor, aber der ist noch nicht fertig geworden. Okay, also ich erinnere noch mal kurz ans Datum, ne? 15. Februar, das ist natürlich schon ein Klopper. Ja, bloß wenn wir keine Leute haben, die das Zeug als Blogbeitrag fertig schreiben und die da sind, in Arbeit versinken, ist das halt einfach schwierig. Aber ich schick mir mal die Pads nochmal, dann kann ich dir auch nochmal was dazu sagen vielleicht. Ja, okay. Das erste steht schon für dich im Chat, das zweite schiebe ich dir auch raus. Also dann bin ich ja doch froh. Also es ist schon noch ein Thema, auch für den Vorstand. Unbedingt. Aber lass uns mal ganz kurz das erste Bett, das du mir gerade geschickt hast, geben. Das ist kein Text, den man als Pressemitteilung verschicken kann. Ihr habt hier die wichtigen Informationen dazu zusammengefasst. Das ist sehr gut gemacht. Aber wenn man das als Pressemitteilung oder auch als Blogpost verarbeiten will, dann muss daraus ein griffigerer Text werden. Und also zumindest für eine Pressemitteilung ist es viel zu lang. Müsste man halt mal klären, was Dirk dazu sagt, ob man es direkt so auf die Homepage setzen kann oder ob auch dafür noch Nacharbeiten notwendig sind. Aber wie gesagt, es wurde nicht verhindert, sondern es war einfach schlicht und ergreifend keiner da, der es fertig gemacht hat. Okay, also wie gesagt, bei dem einen war es auch so, dass also bei der Messegeschichte war es so, dass wie gesagt der Monopol da Fragen vorbereitet hatte, die sind auch beantwortet worden und dann sollte das letztendlich so dann auch verkaspert werden. Die zweite Geschichte ist das Cannabis-Kontrollgesetz. Ich glaube, da hatte sich der Danny auch für eingesetzt und das sollte dann letztendlich tatsächlich eine Pressemitteilung werden. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin nicht derjenige, der Pressemitteilung schreiben kann. Ich kann einfach nur Infos zur Verfügung stellen. Und da wurde ich dann auch massiv drum gebeten, habe ich gern gemacht. Aber ich finde es halt, wie gesagt, traurig, wenn es nicht verarbeitet wird. Und uns rennt dann auch die Zeit weg. Das Cannabis-Kontrollgesetz, das kann man jetzt schon überall die entsprechenden Kritiken lesen. Oder man kann viel drüber lesen. Also es ist halt ein bisschen spät. Es verpasst so ein bisschen den High-End-Punkt. Mhm. Ja, okay, aber damit bin ich auch durch. Wie gesagt, was wir dringend brauchen, sind eben dann auch Leute, die uns dabei helfen, dann die Texte in ein Format zu bringen, dass man eben online stellen kann oder als Pressemitteilung verschicken kann. Wenn der Schritt nicht passiert, dann wird es halt unglaublich schwierig. Gut, das wäre dann wohl die letzte Nachfrage zum Thema gewesen. Dann können wir jetzt, glaube ich, zur nächsten Frage weitergehen. Das ist eine Frage, die ist im Pad gestellt worden. Zeile 46. Wie steht der Bundesvorstand zur Veröffentlichung dieser OM gegen Roland Mulzer inklusive Link ins Wiki zu der angesprochenen Veröffentlichung der Ordnungsmaßnahme? Interessiert mich nicht. Roland Mulzer hat mich schon zu viel Lebenszeit gekostet, als dass ich ihm hier eine weitere Minute gönne. Bitte die nächste Frage. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wir sind heute relativ fragenarm. Da versucht gerade jemand zu schreiben. Ansonsten haben wir tatsächlich heute noch gar keine Fragen, bis auf diese bisher beiden gestellten. Hey Leute, wollt ihr nicht mehr mit mir reden oder habe ich irgendjemanden verschreckt oder habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwas gesagt, was euch daran hindert, Fragen zu stellen? Keine Ahnung, vielleicht bin ich als Moderator so bedrohlich, ich weiß es nicht. Da frage ich doch einfach mal, ob ihr in euren Arbeitsablauf am besten zufrieden seid, ob ihr noch irgendwie Hilfe braucht, weil offensichtlich sind die Piraten ja momentan mit euch so zufrieden, weil sonst hätten sie ja Fragen. Also frage ich mal, ob ihr zufrieden seid. Du meinst, ob wir mit der Basis zufrieden sind oder wie? Genau. Also im Großen und Ganzen sind wir mit der Basis wahrscheinlich so zufrieden wie die Basis mit dem Vorstand. Es läuft, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, der Diskussionston, der Umgangston, auch die Tweets, auch das Miteinander auf den meisten Mailinglisten ist definitiv besser geworden. Also es gibt da im Augenblick keine massive Kritik. Was ich so ein bisschen vermisse, ist Aktionen. Dinge, die uns helfen, wieder wahrgenommen zu werden. Wir haben da mit diesem Grasperin so eine geile Aktion, die sich zum Selbstläufer entwickelt. Das ist etwas, was wirklich gut gemacht ist, wo auch Leute dabei sind, die das vorantreiben. Mal ein dickes Kompliment an die Gruppe, die das aktiv macht. Und sowas bräuchten wir aber noch für mehr Themen. Aktionen, die uns beispielsweise helfen, um das Thema Kampf gegen die Überwachung im Internet oder für die Netzneutralität oder was ein richtig geiles Thema wäre für die Piratenpartei, ist das Thema Transparenz in der Politik. Wenn da jemand eine richtig coole Idee hätte, wie man das als Aktion voranbringen könnte, sodass wir damit wahrgenommen werden. Eher damit. Also wenn es da Ideen gibt, meldet euch, sagt Bescheid. Nicht jede Idee kann man umsetzen. Die meisten Ideen scheitern erstmal wahrscheinlich am Geld, aber grundsätzlich sie andiskutieren und gucken, ob man nicht doch einen Weg findet, lohnt sich immer. Also immer her damit, statt nichts tun. Weil wir haben im Augenblick tatsächlich das Problem, ohne ansprechende Aktionen mit Bildern, die davon zeugen, dass wir etwas tun, um für die Menschen zu kämpfen, werden wir von den Medien im Augenblick nicht aufgenommen. Demzufolge steht und fällt da im Augenblick ziemlich viel damit. Wie wäre es zum Beispiel, wenn nächstes Mal Hermi und Kissers beim NSU-Untersuchungsausschuss sind, so ein möglichst große, relativ durchsichtige Plane irgendwie auch so aufzustellen, wo ich dann draufstehe. Also transparente Plane halt. Jo, Hermi. Pack dir eine Zahnbürste mit ein für den Fall, dass du verhaftet wirst und das Ganze dann länger dauert. Du meinst eine Plane auf die Zuschauer drücken? Nein, weil es eine ganz spontane Idee, nur weil er gerade sagte, wegen Ideen raushauen. Also euch eine spontane Idee rausgehauen. Ich meine ja schon auf dem Platz davor, ich weiß ja nicht, wie der aussieht. Voll cool. Wir denken mal drüber nach, ob es da tatsächlich eine Möglichkeit gibt. Ich meine, da muss man halt mal prüfen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Störung der öffentlichen Ruhe oder keine Ahnung. Die werden im Bundestag sich schon irgendwas einfallen lassen. Aber zumindest kann man mal drüber nachdenken, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ja. Und Medien kommen regelmäßig zum NSA-Untersuchungsausschuss hin. Das heißt, wenn wir etwas machen, was davor stattfindet, würden wir auch gesehen. Ich grätsche mal kurz rein und weise darauf hin, dass wir neue Fragen im Pad haben, so spannend ich die Planidee finde. Ja gut, also das war aufgenommen. Achso, Entschuldigung, Michael. Ja, auf die Frage, wie zufrieden sind wir mit der Basis, hätte ich gerne doch noch drei Sätze ergänzt. Die Basis ist nicht sehr homogen. Da gibt es Leute, die unheimlich aktiv sind, unheimlich helfen, zum Beispiel auch in den Wahlkämpfen Bremerhaven und Bremen. Und es gibt Leute, die kriegen ihren Hintern nicht hoch. Es gibt Piraten, die zahlen ihren Beitrag und Spenden und was es entbehren können, geben sie der Partei. Und es gibt auch wieder welche, die zahlen noch nicht mal ihren Mitbeitrag. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Und von den einen könnten wir noch viel mehr brauchen und von den anderen doch auch gerne deutlich weniger. Okay, gut, dann können wir jetzt, glaube ich, zur nächsten Frage gehen. Dann haben wir Punkt Zeile 47. Was gibt's Neues zum BEO, wie letzte Woche versprochen? Naja, ich habe letzte Woche nicht versprochen, dass es heute was Neues zum BEO gibt, sondern ich kann höchstens die aktuelle Situation nochmal erklären. Also, wir haben im Moment das Problem, dass das BSG eine einstweilige Anordnung gefällt hat bezüglich des BEOs. Ich kann gerne mal den Link zum PDF vom BSG rumschicken, beziehungsweise in Chat posten, aber grundsätzlich sagt das BSG sinngemäß, es reicht eigentlich aus, eine Namensnennung, um stimmberechtigt zu sein. So, jetzt sagen wir vom Bundesvorstand aber, okay, wir finden das irgendwie merkwürdig, weil wir müssen doch irgendwie sicherstellen, dass Personen ihr eigenes Stimmrecht wahrnehmen, nicht das von einer dritten Person. Also wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmt 10 Michael Müller in dieser Partei, und wenn ich jetzt weiß, dass 2 davon einen Beitrag gezahlt haben, kann ich irgendwo hingehen und sagen, ja, ich bin hier, ich bin Michael Müller, akkreditiere mich, und dann bin ich akkreditiert, ohne dass irgendjemand geprüft hat, dass ich wirklich Michael Müller bin. Wenn wir da irgendwie nicht drauf achten, dann ist aus unserer Sicht auch tatsächlich die Rechte von wirklich stimmberechtigten Mitgliedern verletzt, die dann ihrerseits klageberechtigt wären. Das ist also ein bisschen eine vertrackte Situation. Wir hatten auch bereits Widerspruch eingelegt beim BSG zu dieser Anordnung, die wurde aber abgewiesen. Und jetzt ist halt einfach die Frage, beziehungsweise das Problem, wie man am besten weiter vorgeht. Wir können das vom ordentlichen Gericht klären. Da hatte ich aber jetzt letzte Woche nochmal ein Gespräch mit BIM, einem unserer Justiziare. Das Justiziariat rät uns erstmal ab, weil die Chancen eher gering stehen. Wir können das natürlich trotzdem machen. Das wäre dann eine relativ teure Sache, die wir uns im Moment so nie leisten könnten. Das heißt, wir wären also irgendwie auf Spenden angewiesen, müssten aber auf jeden Fall davon damit einkalkulieren, dass wir den Prozess nicht zwingend gewinnen können. Außerdem bräuchte man irgendjemanden, der den als Stellvertreter für die Partei verklagt, weil wir können nicht einfach ein Schiedsgericht oder sonst irgendjemanden verklagen. So der aktuelle Stand. So, ich würde gerade noch, Moment, ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, es gibt da noch einen Nachsatz zu der Frage, das BSG sagt selbst, dass Bio trotzdem stattfinden kann. Da steht jetzt keine Quelle dabei, da steht hier so ein Statement drunter. Wisst ihr da was dazu? Naja, also entweder wir machen jetzt den Bio mit den Verifizierten, beziehungsweise mit der Verifizierung so, wie wir sie uns ausgedacht haben, dann werden ein Haufen Leute das Ergebnis anfechten, oder wir machen es so, dass jeder stimmberechtigt sein darf nach den Regeln des BSG, und dann wird uns dann der Teil verklagen, der bereits verifiziert wurde. Ja, das bringt uns aber überhaupt nicht weiter in der Diskussion um den Bio. Meine ganz kurze Anmerkung, Hermi, du klingst so, als hättest du dein Mikrofon getötet. Ganz weit das weg. Das ist eigentlich relativ nah, tut mir leid. Das klingt so, als würdest du nicht über ein Headset, sondern über ein Mikrofon vom Gerät oder so. Aber egal. So besser? Ja. Ah, okay. Ah, okay. Also ja, jetzt ist besser. Gut, so viel dazu. Damit ist, glaube ich, die Frage abgearbeitet, falls da keiner mehr einen Nachsatz hat. Oder bin ich dir vorhin was reingefahren, Sekor? Nein. Passt. Gut, dann, da wir ja die Wortmeldungen direkt vor Ort bevorzugt behandeln, glaube ich, muss ich jetzt dem X-Wolf das Wort erteilen. Ja, genau, danke. Das heißt also, jetzt wird dann nichts getan, oder wie verstehe ich das? Ja, was heißt, es wird nichts getan? Wir gucken tatsächlich, was jetzt im Moment die beste Lösung wäre. Also wenn du einen guten Vorschlag hast, wie wir weitermachen, so dass der BO durchgeführt werden kann, ohne dass irgendwie von 20 Seiten Anfechtungen kommen oder wir Geld sparen oder möglichst schnell eine andere Entscheidung diesbezüglich bekommen, dann her damit. Was aber allerdings zu bedenken ist, wenn wir das vor einem ordentlichen Gericht klären lassen, dann wird wahrscheinlich das Verfahren wesentlich länger dauern als eine Neuwahl des Schiedsgerichtes im Juli. Okay, aber die Variante, die haben ja nur diese eine Einzelperson zugelassen. Wenn man das jetzt trotzdem dann so machen will und diese Einzelperson zulassen würde, mit tränenden Auge, dann könnten ja natürlich andere klagen, aber das würde euch doch nicht unbedingt jucken, wenn dann das BSG sehr viel Arbeit sich selber da einfängt, oder? Nein, das grundsätzlich nicht, aber du musst denken, dass dann auch nach jetziger Situation auch das Ergebnis des BO anfechtbar wäre, theoretisch. Und dann brauchen wir im Prinzip eigentlich den ganzen Aufwand nicht treiben, wenn das, was hinterher rauskommt, sowieso angefochten wird. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, wir berücksichtigen natürlich bei diesem ganzen Themenkomplex nicht nur das System auf Bundesebene, sondern verschiedene Landesverbände haben ja ihre eigenen Entscheidungsfindungstools und haben dafür teilweise auch nicht unbeträchtliche Summen investiert. Und mit jedem Fehler, den wir in dieser Geschichte machen, mit jedem Urteil, das da ungünstig ausfällt, steigt das Risiko, dass wir diesen Landesverbänden auch noch deren Systeme, ich will jetzt nicht sagen wegschießen, aber deren Betrieb unnötig erschweren. Von daher wäre es tatsächlich eine halbwegs charmante Konstellation, dass vielleicht ein ab dem nächsten Bundesparteitag anders zusammengesetztes Bundesschiedsgericht über die Sache nochmal nachdenkt. Also tun wir das doch mal bildlich uns anschauen. Stellen wir uns eine Akkreditierung bei einem Bundesparteitag und irgendeine Person, also nicht ich, sondern irgendjemand anders kommt dorthin zur Akkreditierung und sagt, er sei Michael Ebner, aber Ausweis zeige er nicht. Michael Ebner habe Beitrag bezahlt, er will jetzt akkreditiert werden. Und die Person neben sagt, ich bin aber auch Michael Ebner und so weiter. Und dann wollen da irgendwie ein Dutzend Leute akkreditiert werden mit der Argumentation, sie hätten ja Beitrag bezahlt und mehr dürfe nicht geprüft werden. So ist nämlich die Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes und die armen Leute von der Akkreditierung wissen gar nicht, was sie wollen. Und ja, nachdem das Bundesschiedsgericht augenscheinlich nicht der Ansicht war, über diese Entscheidung nochmal nachzudenken, weil deswegen haben wir ja Widerspruch eingelegt, muss jetzt halt irgendeine andere Lösung her. Jo, gut, dann muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wer von den beiden am Saalmikro früher dran war. Ich glaube, da ich es jetzt nicht sicher sagen kann, mache ich das mit dem Alphabetischen und gebe erstmal an Bastian. Das ist auch wirklich so. Guten Abend allerseits. Ohne mich zu weißen Fenster zu lehnen zu wollen, erstens halte ich die letzte Bemerkung, sich einfach ein neues Bundesschiedsgericht zu wählen wollen, für äußerst problematisch, weil das heißt ja, es gibt hier eine Tendenzrechtsprechung, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es gibt ja offensichtlich gute Gründe, die müsste man ja vielleicht mal diskutieren. Es gibt tatsächlich ein Dilemma bei der von Hermi genannten vorgestellten Prozedur. Die ist aber äußerst theoretisch, weil letztendlich würde ja dann eine Identitätstäuschung vorliegen, also ein Betrug. Kann man sehr schnell vor Ort aufklären, dafür gibt es eine Polizei, die ist genau dafür da. Also wenn man so einen Verdachtsmoment hat, kann man das klären aus meiner Sicht. Andererseits, nur kurzer Kommentar dazu, habe ich bisher noch keine Arbeitsgruppe gesehen, die dieses, es ist ja ein Datenschutzproblem, auflösen möchte. Da gibt es offensichtlich auch eine gewisse Art von Beratungsresistenz. Vielleicht kann man da irgendeine Lösung finden. Muss ja nicht mit mir sein, aber es kann ja auch andere Leute geben, die sich damit auskennen. Dankeschön. Ich sehe kein Problem damit, den BO durchzuführen, auch wenn es diese Vorentscheidung vom BSG gibt. Denn es handelt sich hier um eine Einzelentscheidung für eine einzelne Person. Die Klägerin oder der Kläger ist nach Ansicht des BSG ein tatsächlich echtes Mitglied. Davon muss man einfach ausgehen, dass das BSG das überprüft hat, weil sonst wäre diese Person gar nicht klageberechtigt. Und wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass der BO durchgeführt wird und dann jemand klagt, dass es möglicherweise kein echtes Mitglied gewesen wäre, was auch immer, dann ist es so, dass zum einen das BSG bereits entschieden hat, dass diese Person ein echtes Mitglied sein muss. Also wird es seine Position nicht einfach revidieren können. Und zweitens, selbst wenn ein paar Stimmen irgendwie gefälscht wären, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Ergebnis der Abstimmung sich dadurch nochmal ändert, dass ein Antrag nicht angenommen wird. Und auch aus diesem Grund wird eine Anfechtung dann nur ins Leere laufen. Also ich würde da nicht so viel Angst haben, das einfach mal durchführen und dann schauen, was kommt. Gut, vielleicht eine Anmerkung zu der Diskussion ganz grundsätzlich. Wir haben genau einen einzigen Antrag, der das Quorum geschafft hat. Das heißt, wir haben noch zusätzlich das Dilemma, dass es zu wenig Anfragen gibt, Entschuldigung, dass es zu wenig Anträge gibt, über die wir überhaupt abstimmen lassen können. Das macht das Ganze noch etwas defiziler. Das ist aber auch ein Problem des fehlenden Drucks, Seko. Wer geht denn da so hin auf dem Portal und tut die Anträge am schönsten, wenn er genau weiß, wann er Dinge startet, steht in den Stern. Da sind Piraten wirklich, wenn die mit dem Rücken an der Wand stehen, funktionieren sie am besten. Die unterstützen alles im letzten Moment. Ja, da stimme ich dir zu. das sind wir einer Meinung. Das Problem war nur, dass BSG, die BSG-Entscheidung irgendwie nur ein paar Tage vor dem Ende der entsprechenden Einrechnungsfrist gefallen ist. Demzufolge hat die BSG-Entscheidung da keine große Auswirkung auf die Anzahl der Anträge. Das heißt, wir hätten das, so wie es ausgeschaut hat, sowieso mit relativ wenig Anträgen durchführen müssen. Und das ist im Augenblick eben noch ein zusätzliches Handicap. Ja, aber da kann keine Entschuldigung dafür sein, dass man halt jetzt immer noch weiter hinauszögert, widersprüchlich dem, was Entropy gerade sagte. Jo. Ich frage jetzt mal kurz, Entropy, hast du noch eine Frage oder noch eine Kommentar dazu? Weil eigentlich geht es hier um Fragen, mal so vom Moderator ausgesprochen. Ja, eigentlich ist ein Kommentar, wenn ich darf. Sigurd, darf er? Klar, wir haben Zeit und die Frageliste ist kurz, also warum nicht? Dann bitte. Ja, also es gab ja schon die Überlegungen, dass die Anträge für den nächsten BPT vorbereitet werden sollen. Der nächste BPT ist ja ein Wahlparteitag, das heißt, es bleibt kaum Zeit für irgendwelche Anträge. Da wäre es also ganz praktisch, wenn man schon gewisse Vorentscheidungen hätte, die man dann relativ schnell behandeln könnte. Und daher wäre es sinnvoll, dass der BUFO einfach mal einen Zeitplan entwickelt für so einen BEO, den man quasi dann durchführen kann, um vorab die Anträge abzustimmen und einfach mal klare Deadlines setzt, bis wann die Anträge eingereicht sein müssen, unterstützt sein müssen und wann abgestimmt wird. Und dann glaube ich, wenn es solche Deadlines gäbe, dann würde es auch viel mehr Aktivität geben. Ist denn die Software vor dem Parteitag einsatzbereit? Weil vor dem Parteitag noch eine Briefwahl durchzuführen und das irgendwie auszuzählen und zu stemmen, gleichzeitig parallel zu den Vorbereitungen von einem BPT, gib mir irgendwie ein paar Leute, dann können wir das gerne machen. Aber im Moment, was die Aktiven betrifft, die da mithelfen würden oder könnten, sehe ich da echt schwarz. Ich glaube, diese Details muss man besprechen, was man da machen, was man da genauer machen kann. Also es gibt bereits Software in verschiedenen Stadien, aber da bisher alles... da bisher überhaupt keine Rückmeldung vom BUFO kam und alles stillstand, ist nicht klar, bis wann das fertig gemacht werden kann. Jo, BIM als Nächster. BIM? Wir hören dich nicht. Wenn BIM gerade noch technische Probleme hat, okay, dann mach. Entschuldigung, ich hatte mich gerade stumm gestellt. Ich wollte kurz auf das eingehen, was Entropy gesagt hatte. Entropy, du hast formal natürlich recht. Diese Entscheidung betrifft einen Einzelfall und sie hat keine Allgemeinwirkung. Nur, man darf nicht übersehen, wenn man eine solche Einzelfallentscheidung umsetzt in einem Einzelfall, dann ist es natürlich ein gewisses Präjudiz, wie man sich in künftigen und möglicherweise auch massenhaften Einzelfällen verhält. Also genau, wenn es um die Frage geht, wen lasse ich zu einer Wahl zu, wessen Wahlrecht akzeptiere ich als existent und welches nicht, da gibt es für mich eigentlich keine große Unterscheidung zwischen einem Einzelfall oder einer allgemeingültigen Regelung, weil hier geht es ums Prinzip. Auch diese Opportunitätserwägungen, selbst wenn Stimmen gefälscht werden. Also ich bitte um Entschuldigung, aber wenn man ein Online-Tool macht, in dem man demokratisch abstimmt, dann ist es für mich nicht akzeptabel, dass ich systemimmanent Stimmenfälschungen akzeptiere. Ganz grundsätzlich, zudem, wenn man eine Situation hat, in dem man sowas vermeiden könnte. Und das ist genau das Problem, weswegen der Bayer würde sagen, weswegen man mit dem BSG hier nicht zusammenkommt. Wenn man sagt, jemand hat ein Wahlrecht irgendwo, dann impliziert es, dass ich abgrenze denjenigen, der ein Wahlrecht hat, von jemandem, der kein Wahlrecht hat. Und das betrifft selbstverständlich auch nicht nur ein abstraktes Wahlrecht, was in irgendwelchen Datenbanken hinterlegt ist, sprich eine Mitgliedsnummer und die Frage oder ein Mitgliedsname und die Frage, ob der Beitrag für diesen Mitgliedsnamen gezahlt ist, sondern ob auch diese Person ihr Wahlrecht ausübt oder ob das eine andere ist, in welcher Form auch immer sie da dran gekommen ist. Also ich muss in irgendeiner Form eine Verknüpfung dazu herstellen. Das ist für mich ein Ausfluss absoluter Grundsätze einer demokratischen Wahl. Wenn es nicht so wäre und man würde sagen, da kann jemand, der einen Namen mal gehört hat und zufälligerweise auch gehört hat, dass ein Beitrag bezahlt wurde oder einfach nur pokert und sich so ein Wahlrecht erschleicht, da würde ich mich als ein in Anführungsstrichen echter Wahlberechtigter herzlich bedanken und würde sagen, hört mal zu, das kann überhaupt nicht demokratisch legitimiert sein, was hier passiert. Und genau deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll zu sagen, wir können im Moment hier nicht weitermachen. Es sind bereits Äußerungen gefallen, wie eine Lösung aussehen könnte. Die kann aber auch anders aussehen. Nur was auf keinen Fall stattfinden kann. Das ist, dass Menschen abstimmen, bei denen nicht sicher ist, dass sie ein Wahlrecht haben. Das wäre undemokratisch im Vergleich zu denjenigen, die es wirklich haben. Dankeschön. Darf ich da kurz darauf antworten? Ja, sicher. Ich bin da vollkommen zu. Der Unterschied ist nur, dass die Frage ist, wer prüft, ob diese Personen stimmberechtigt sind. Und die Satzung bzw. die Entscheidungsordnung legt halt fest, dass das entweder zwei extra dafür Berechtigte sind, also diese Verifizierenden, oder ein alternatives oder ein vergleichbares Verfahren. Dazu hat der Bundesvorstand die Möglichkeit, weitere Verfahren einzuführen. Und es wurde bereits die Post-Ident-Lösung eingeführt, wo ein externer Dienstleister diese Verifizierung durchführt. Und jetzt wäre es ein einfaches, einfach noch die Verifizierung per BSG, per Klage vor dem BSG mit aufzunehmen, da man davon ausgehen kann, dass das BSG auch hinreichend diese Mitgliedseigenschaft und überhaupt die Echtheit dieser Person überprüft. Das heißt, es ist vollkommen im Einklang mit der Satzung und die Prüfung wird halt vom BSG übernommen. Pardon, wenn ich dir da widersprechen muss. Nachdem das BSG urteilt, dass das ja gar nicht geprüft werden darf, können wir doch nicht guten Gewissens davon ausgehen, dass das BSG das bei einer Klage dann tun wird. Wir sind uns doch einig, dass man nur vor dem BSG klagen kann, wenn man tatsächlich echtes Mitglied ist. Ja, aber das BSG sagt doch, es darf nichts weiter geprüft werden als eben die Beitragszahlung. Und jetzt glaubst du, dass die, also ich war ja auch mal selber Richter am Bundesschiedsgericht, wir hatten da einige Verfahren und teilweise auch in Präsenzsitzung. Wir haben da auch nie Ausweise oder so gesehen wollen, weil wir davon ausgegangen sind, dass das schon seine Richtigkeit hat, dass die Leute, die wir da geladen haben, schon die, dann sind die da auch kommen. Davon jetzt mal abgesehen von diesen praktischen Geschichten. Aber wenn das Bundesschiedsgericht explizit in ein Urteil schreibt, dass eben so eine Prüfung der Identität gar nicht stattfindet, darf. Wie können wir davon ausgehen, dass das Bundesschiedsgericht sozusagen in Verkehrung der eigenen Rechtsprechung dasselbe dann auch noch tut? Und wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von einem Präsenzverfahren, wo man sagen kann, okay, die habe ich jetzt schon einmal gesehen oder so. Das sind ja Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz, wo wir gegebenenfalls als Bundesvorstand froh sein müssen, wenn wir überhaupt vorher gehört werden und das Gericht nicht so vorher entscheidet, weil es die Sache als sehr eilbedürftig ansieht, weil gegebenenfalls der nächste Basisentscheid kurz vor der Türe steht. Also diese Argumentation von dir verkennt doch jetzt gerade ziemlich die Lebensrealität. Also ich habe nach wie vor das Problem, dass nach meinem Verständnis wir den Zustand haben, entweder wir halten uns an die Satzung und machen das wie vorgesehen mit der Sicherstellung, dass die stimmberechtigten Mitglieder auch tatsächlich existieren und stimmberechtigt oder die abstimmenden Mitglieder auch tatsächlich stimmberechtigt sind und auch wirklich existieren. Oder wir ignorieren dabei das Bundesschiedsgericht oder wir machen folgendem Bundesschiedsgericht und ignorieren die Satzung und lassen am BIO jeden teilnehmen, der sagt, er möchte teilnehmen. Und wenn wir ihn nicht teilnehmen lassen, dann klagt er halt vom BSG. Und ob das prüft, wie Michael gerade ausgeführt hat oder nicht, können wir dann nicht mehr sehen. Also es funktioniert nicht. Ich habe da ein Problem, ich kann das Ding so nicht umsetzen und das war der Hack, der da wahrscheinlich gesucht wurde und an dem hängen wir halt jetzt im Augenblick. Ja, gut. Seid ihr mir böse, wenn ich euch da jetzt in dieses Gespräch reingrätsche, weil langsam wird die Zeit dann doch knapp und wir haben noch ein paar Fragen im Pad und Leute am Mikro. Nur so, das mit der Moderation. Gut, dann... Ja. So, ich gebe jetzt mal an Christoph jetzt. Christoph Grüner? Der kann wohl gerade nicht sprechen, dann gebe ich nochmal an Basti an. Ja, ganz kurz. Also ich sehe überhaupt nicht, dass das BSG so geurteilt hat, dass man den nicht prüfen darf, ob der Mitglied ist oder so, sondern das muss dann eben mit geeigneten Methoden festgestellt werden. Das, was gemacht worden ist, dieses Verifizierungssystem, halte ich für nicht haltbar. Und ich glaube, auch da hat sich der Antragsteller oder Beschwerdeführer sich richtig und auch korrekt gegen gewahrt oder verwahrt. Man muss eben überlegen, wie stellen wir denn fest, dass jemand Mitglied ist. Und man darf nicht Beifang machen. Das ist das größere Problem. Das, was gemacht wird, ist typische Ausweiskontrolle. Das Datenbeifang kann so nicht funktionieren. Da muss man einfach das Verfahren ändern. Und sonst, wenn ich dieser Logik folge, heißt es ja nichts anderes, dass also unsere Bundesparteitage nichtig sind. Also auch da kann man ja nicht schlichtweg nicht einen Ausweis verlangen. Das ist ja nun eigentlich nur mal ein Faktum. Wir müssen zu anderen Verfahren kommen. Da gibt es Vorschläge, das zu machen. Und muss man das mal auch umsetzen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dankeschön. Okay, so Christoph, kannst du jetzt reden? Falls nicht, gehen wir jetzt weiter zurück ins Pad. Ich habe nur noch die kurze Frage. Ich stelle es als Frage. Also es gibt verschiedene Ansichten, das können wir jetzt hier nicht klären. Hat in der BUFO schon mit dem BSG Kontakt aufgenommen, um einfach mal diese Frage zu klären und zu fragen, wie denn die verschiedenen Möglichkeiten oder Szenarien aussehen? Okay. Will noch jemand was zu der Frage sagen? Ansonsten Entropie, nur for the record, normalerweise bitte nur reden, wenn ich das Wort auch erteile, sonst wird das über kurz und lange das unübersichtlich. So, jetzt das mit dem Pad, Zeile 51. Man hört immer wieder, dass die Piraten-IT in eine Firma ausgegründet werden soll. Was ist da der Stand? Habe ich bisher tatsächlich noch kein einziges Wort davon gehört. Ich finde das interessant, woher dieses Gerücht kommt. Oder von wem man das denn immer wieder hört. Oder wie lange man das schon immer wieder hört. Ja, geht mir auch so. Erstens ist es Hermes Geschäftsbereich. Das heißt, sie müsste das auf jeden Fall wissen. Und auch, ich habe sowas noch nie gehört. Also wenn jemand so ein Gerücht hört, bitte mal Bescheid sagen. Wüssten wir gern genaueres, wenn ja, ob es dafür ein tragfähiges Konzept gibt, mit dem man die Parteienfinanzierung ankurbeln kann. Dann könnte es ja durchaus interessant sein. Jo, dann ahoi. Ja, erst einmal zu dem Konzept. Das hat der LAFO Bayern in der letzten Vorstandssitzung, hat es der Geldpirat mal kurz vorgestellt, so mit einer Finanzierungsidee über die Beziehung. Ahoi. Ja, hallo. Ahoi, scheinbar auch sprachlos. Dann mache ich mal erstmal weiter mit Zeile 52. Gerüchteweise wollen auch mindestens ein LV seine IT ausgründen. Ist das dann innerparteiliche Konkurrenz zur Bundes-IT, GmbH und Co. KG? Weil ich irgendwie gerade nicht sicher bin, jetzt wo ich die Frage so lese, ob das nicht eine Trollfrage ist. Ich würde kurz dazwischen, der Ahoi, der war zumindest bei mir nicht stumm. Der hat gesagt. Oh, Moment. Das ist komisch. Okay, dann nochmal. Ich bin wahrscheinlich total stumm gestellt. Okay, bei mir hören euch. Ich hoffe, ich bin dir ab. Ja, jetzt schon. Gut, okay. Dann das mit der Fragebeantwortung. Jo, also. Nee, Frage stellen. Genau, also der LAFO Bayern hat in seiner letzten Vorstandssitzung was zu diesem Konzept eigenständige IT oder sowas gesagt. Da müsst ihr mal im Protokoll nachlesen. Da ist irgendwas von Geldpiraten, der das über die Bezirke finanzieren lassen wollte, auf dem Treffen in Kiffenberg oder so. Aber jetzt mal zu meinen Fragen. Erstens, dann dürfen laut eurem Beschlussungsmaßnahmen. Also ich habe jetzt wieder nichts verstanden. Sekor? Nee, der war dann weg. Wann dürfen laut eurem Beschluss, und das war dann das Ende. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wann dürfen nach eurem Beschluss Ordnungsmaßnahmen veröffentlicht werden. Der Beschluss, den wir gefasst haben, bindet ja nur den Bundesverband oder eigentlich genauer gesagt nur diesen Bundesvorstand. Unsere Juristen waren der Ansicht, dass auch ohne diesen Beschluss wir hätten jederzeit Ordnungsmaßnahmen unter den dort angesprochenen Abwägungen veröffentlichen können. Und wenn jetzt ein Landesverband eine solche Abwägung trifft und mit oder ohne eigenen Beschluss etwas veröffentlicht, dann ist das Sache dieses Landesverbandes. Das war jetzt meine Frage. Dann musst du sie nochmal stellen, weil sie nicht rübergekommen ist, bitte. Wann dürfen laut eurem Beschluss Ordnungsmaßnahmen frühestens veröffentlicht werden? Eure natürlich. Das steht in unserem Beschluss drin. Nächste Frage. Okay. Was ist alles Parteiämter? Also pass mal auf, ich würde vorschlagen, wenn es ein Problem mit dem zwischen dir und dem Landesvorstand Bayern gibt, dann klär das bitte mit dem Landesvorstand Bayern, aber die Bundesvorstandssprechstunde ist jetzt nicht dazu da, da irgendwie beizusteuern, sich gegenseitig ans Bein zu pinkeln. Sorry. Und das sind eigentlich Fragen an den Bundesvorstand. Und das betrifft euch. Also ich will die Antworten ja von euch erstmal haben. Ja, aber die letzte Frage, die bei uns hier ankam, lässt sich für dich ganz einfach dadurch beantworten, dass du den entsprechenden Beschluss liest. Da steht es ganz klar drin. Und demzufolge betrachte ich das, was du gerade magst, einfach nur als Lebenszeitverschwendung. Und das ist mir inzwischen zutiefst zuwider. Gut, dann machen wir weiter. Zeile 53, soll den Mumble-Server auf den Veranstaltungen der Bundespartei laufen, nicht in die Verantwortung der Bundespartei übergehen. Das war mal angedacht, aber die Diskussion dazu ist noch nicht abgeschlossen oder zumindest noch nicht endgültig entschieden. Okay. Dann, Tom, Zeile 54, sind wir pleite? Nein. Kurz und knackig. Zeile 55, gibt es aktive Aktionen, um wieder Mitglieder zu gewinnen oder sind wir zufrieden mit den Mitgliederzahlen? Mit dem Vermerk Zuständigkeit Bufo? Also ich sehe da tatsächlich alle Gliederungen und alle Piraten ein bisschen gefordert, sich hinzusetzen und zu sagen, hey Bufo, mach mal was, damit wir wieder mehr Mitglieder werden, ist viel zu kurz gegriffen. Aber ich glaube, das geht auch aus den Kommentaren, die dahinter stehen oder aus dem Kommentar, der dahinter steht, hervor. Also wenn jemand eine geile Idee hat, immer los, aber sich hinzusetzen und zu warten, dass der Bundesvorstand das rettet oder alleine macht, funktioniert eher nicht. Ich würde da gerne auch noch irgendwie den Bogen dazu schlagen, zu dem, was Seko vorhin sagte, als Geoffrey ihn fragte, was er sich von der Basis wünscht. Ja, der Bufo ist nicht zufrieden mit den Mitgliederzahlen, aber selbst wenn wir uns jetzt hinsetzen und irgendwie ein großartiges Konzept zur Neuwerbung von Mitgliedern ausdenken, bleibt es immer noch den einzelnen Landesverbänden bzw. den Untergliederungen überlassen, ob sie dieses Konzept so auch durchführen wollen oder nicht. Wenn ich mir angucke, dass wir irgendwie die letzten 3-4 Wochen aus Landesverbänden, wo eine Mahnwelle jetzt lief durch den Bundesvorstand, weil es die Landesverbände nicht auf die Kette gekriegt haben, jetzt noch Kündigungen abarbeiten, die irgendwie 2012 eingegangen sind und nicht bearbeitet wurden, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie das aussieht. Okay, Zeile 58. Kann man schon mit Bitcoins im P-Shop einkaufen? Nein. Das Problem ist, dass wir noch keine Möglichkeiten hatten oder dass die Schatzmeister noch nicht dazugekommen sind, sich darum weiter und intensiver zu kümmern. Also falls sich jemand mit dem Thema auskennt und die Schatzmeister an der Stelle unterstützen möchte, kann er sich gerne entweder bei schatzmeister@piratenpartei.de oder bei vorstand@piratenpartei.de melden. Unterstützung von kompetenter Seite ist da wahrscheinlich gerne gesehen. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ganz kurz, Lothar hat dazu irgendwas gesagt in der letzten Vorstandssitzung. Ich muss jetzt leider zur Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß, was. Ja, er hat gesagt, dass er nicht weiter dazu gekommen ist, sich darum zu kümmern, weil der Rechenschaftsbericht im Augenblick wichtiger war. Also er hat es auf dem Schirm. Er weiß, dass das Thema nach wie vor da ist und er sich darum kümmern will. Hat es aber bislang noch nicht geschafft. Gut, so, dann nächster Punkt, Zelle 59. Wird es eine groß angelegte Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung geben, sofern da tatsächlich mal der neue Gesetzesentwurf vorgelegt wird? Habt ihr mich jetzt gehört? Ja, ich denke jetzt gerade, ob ich das jetzt als Bewerbung für jemanden, der eine Kampagne durchführen möchte, interpretieren soll oder als die übliche Kambufo-mal-machen-Frage. Ich fände die Idee, eine Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung zu machen, super geil. Nur, wie gesagt, wir haben als Bundesvorstand unsere Zeit, die wir für die Vorstandsarbeit haben, praktisch voll ausgeschöpft. Wir haben keine Möglichkeit, da noch unendlich Aktionen zu planen und Dinge nebenher zu treiben. Wenn jemand da was machen möchte, dann einfach los. Uns zu fragen, ob wir was planen oder tun, ist an der Stelle halt, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenig hilfreich. Aber ja, ich fände es cool. So, dann Zeile 61 müsste das nächste sein. Die Bundes-IT arbeitet bereits seit 2013 mit Microsoft zusammen, steht da drin. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das soll. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe allerdings noch eine dramatische weitere Nachricht für den, der die Frage gestellt hat. Es gibt diverse Gliederungen innerhalb der Piratenpartei, die seit vielen Jahren Google Mail-Accounts, Google Kalender und Google, was weiß ich, noch alles benutzen. Mai, Wir sind eine Internetpartei. Der 1. April ist aber noch nicht. Wir sind eine Netzpartei. Wir benutzen Netztechnologien und es gibt halt nicht alles Open Source und for free. Also müssen wir mitunter halt dann auf entsprechende Anbieter zurückgreifen oder konnten die Mehrheit der Leute noch nicht davon überzeugen, dass was anderes besser ist. Ein kurzer Einwurf, schauen wir bitte auf das Datum von dieser Meldung. Ich habe es gerade auch gemerkt, ich habe es also nicht erst nicht überrissen, das ist tatsächlich dann wohl mein Fehler. Nun gut, kommen wir zu ernsthaften, wichtigen Dingen. Kommen wir, zur Blechtrommel. Hier steht drin, ich lese mal kurz vor, die Blechtrommel wäre ein Rückzugsraum für Admins, jetzt tummeln sich da lauter Nicht-Parteimitglieder rum und Piraten kommen da nicht rein. Dabei wird da immer über den Bufo die Partei oder einzelne Mitglieder hergezogen. Was sagt ihr dazu? Missbrauch, haben wir nun eine Mehrklassenbasis? Also dazu sage ich, dass der Fragesteller entweder ein Admin ist oder ein Nicht-Parteimitglied, weil wenn er ein Parteimitglied wäre, würde er nach eigenen Angaben da nicht reingekommen sein. Wenn er ein Admin ist, ja, dann sorgt dafür, dass es geändert wird, wenn es dich stört. Ansonsten fragt ein LVNRW, weil der gerade dieses Mumble hier betreibt. Und ich meine, wenn sich irgendwo die Möglichkeit bietet, über den Bufo herzuziehen, sei den Beteiligten doch gegönnt, muss man zwischendurch auch mal können, also so gut. Ja, dann glaube ich, kann ich jetzt nur noch Schreibreform am Saalmikro aufrufen und muss dazu Abschlussfrage geben, wenn ich so auf die Uhr schaue. Schreibe bitte. Ja, nur bevor da Leute auf Ideen kommen. Es hat einen Antrag dazu gegeben, an den Landesverband NRW den Raum zuzumachen, die haben es abgelehnt. Das Ding ist also vom Tisch. Ihr könnt natürlich weiter Anträge stellen, den Raum zuzumachen. Dann benennen wir das Ding halt um in Goldtrommeln und machen weiter, ne? Das war's. Ja, gut. Dann glaube ich, sehe ich das so, dass wir durch sind mit dem Saalmikro, dass wir durch sind mit den Fragen im Pad, falls ich nichts übersehen habe. Dann müsste ich jetzt einfach nur noch die Abschlussfrage stellen und wir hatten da heute die schöne Frage in Zeile 56, die ich übersprungen habe. Was ist Sekos Lieblingsessen? Carsten, hast du die Frage gestellt? Nein, ich weiß ja, was du gerne isst. Nein, Einhörner sind's nicht. Okay, die Frage zu beantworten, es sind nicht Einhörner. Ponys? Körner? Okay, keine Ahnung, sucht euch was aus. Maultaschen sind's auch nicht. Richtig. Ja gut, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, einen Schnitt machen. Ich habe keine Fragen mehr, niemanden am Mikro. Dann glaube ich, kann ich Bauer Jupp bitten, die offizielle Aufnahme zu beenden und kann euch allen für einen schönen Abend wünschen. Super, ich danke dir für die Moderation und wünsche alle, die da waren, allen, die da waren, einen schönen Abend. Ciao zusammen. Jo, danke, immer wieder gerne. Ciao, schönen Abend. Danke und gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.